Kundgabe 189. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.11.1937. Schutz vor Irrtum. Mahnung zum Gebet. Unentwegt sollst du vernehmen unsere Lehren. Siehe, Gott gibt dir seinem Willen gemäß so, wie es dir zuträglich ist. Du kannst vernehmen sein Wort fort und fort. Es werden dir geboten seine liebevollen Unterweisungen, solange dein Wille gut ist und du bereit bist, dem Herrn zu dienen. Aber achte stets darauf, dass du auch fernerhin um deinen Glauben kämpfst. Denn du wirst immer leichter aufnehmen, je fester du im Glauben bist. Bewege alles, was wir dir geben, in deinem Herzen, und du wirst sehen, dass dir viel Kraft dadurch zufließt. Lässest du erst die Lehren recht auf dich einwirken. Es mag dir wohl manchmal scheinen, als bringest du deine eigenen Gedanken in die Schrift, doch weise solches stets von dir. Der Schutz um dich lässt nicht zu, dass Irrtum deinem Schreiben unterläuft. Es sollen dies Lehren sein, für viele bereitet, und nur reine Wahrheit soll erstehen durch dich. Darum hüte dich selbst vor solchen Gedanken, die nur deine Ruhe stören und auch hindernd wirken auf unsere Übermittlungen. Es ist nur eins vonnöten, dass du alles in tiefem Glauben entgegennimmst, dass du voll und ganz deinem Heiland vertraust, der dich nicht in Irrtum wandeln lassen will, und dass du dankbar aus seiner Hand entgegennimmst, was immer dir gegeben wird. Nun sei bereit und höre. Wieder ist dem Herrn eine Kraft erstanden, auf die wir alle große Hoffnung setzen. Hat dein Herz erst einmal teilgenommen an diesem großen Gnadenwerk des himmlischen Vaters, so wird es nimmer davon lassen. Die Freuden der Welt können ein solches Kind nicht mehr betören, denn in der Gnade Gottes zu leben, in seiner Liebe, täglich auf Erden zu wandeln, ist unvergleichlich wertvoller. Es stellt sich bald das Verlangen ein, immer mehr einzudringen in die geistige Welt. Und die irdische Welt mit ihren Verlockungen gibt dem Gotteskind nichts mehr, was diesen Segnungen gleichkommt. Und doch ermahnet der Vater immer wieder, nicht nachzulassen im Gebet. Denn nur durch ständiges Gebet wird die Gnade und die Kraft immer wieder erworben, und nur durch dieses kann der Mensch ausführen und zum Ziel gelangen. Wachet und betet, auf dass ihr nicht dem Versucher erliegt, der unausgesetzt sucht, den Menschen abwendig zu machen vom göttlichen Streben. Und durch das Gebet werdet ihr immer alles Böse um euch abwehren und nur der Gnade des Herrn teilhaftig werden. Darum bleibet im Gebet und rufet den Vater mit jedem Gedanken um Hilfe an, dass er segnen möge, euer Streben und euch Kraft geben, zu glauben. Amen.